Am Karfreitag von Abrani, aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Am Karfreitag von Abrani. Trauer herrscht im Gotteshause. Aus der Orgel Tönerquellen überirdisch wachsen, schwellen, ziehen heran wie Meergebrause, stabat Mater Dolorosa. Flehend, klagend, händeringend liegen sie am heiligen Grabe, holen sich dort Trost und Labe, unter Tränen betend, singend, stabat Mater Dolorosa. In die düstre Tempelhalle ist ein junges Weib getreten, hat sich hingekniet zu beten, bleiche, zitternde wie alle, stabat Mater Dolorosa. Eine unsichtbare Schwere drückt sie nieder auf die Erde. Schmerzlich wild ist die Gebärde, als ob Reue sie verzehre. Stabat Mater Dolorosa. Ihre heißen Augen stieren tränenlos in Weh verloren, und des Heilens Augen bohren sich wie Pfeile in die ihren. Stabat Mater Dolorosa. Und als sprechen sie, vergebens sind Gebete, Reue, Buße, denn der Fluch folgt deinem Fuße bis ans Ende deines Lebens. Stabat Mater Dolorosa. Springt sie auf, den Ort zu fliehen, wo mit kaltem Todesschauen Strafe und Vergeltung lauern, in ihr Reich den Sünde ziehen. Stabat Mater Dolorosa. Mit emporgehobenen Armen liegt ein Bettelweib am Grabe, fleht um eine fromme Gabe und den Heiland um Erbarmen. Stabat Mater Dolorosa. Auch dem jungen Weib entgegen streckt sie ihre welken Hände, bittet sie um eine Spende für des Heilands Lohn und Segen. Stabat Mater Dolorosa. Und es wendet sich die Schöne voll Erbarmen, da vermählen aus zwei schmerzgepressten Kehlen sich zwei dumpfe Klagetöne. Stabat Mater Dolorosa. Und es flüstert durch die Hallen von den Säulen, von den Mauern mit gedämpften heiligen Schauen. O mein Kind, verehrt, gefallen. Stabat Mater Dolorosa. Trauer herrscht im Gotteshause, geisterhafte Lichter flammen, und es schmilzt im Chor zusammen, wächst und schwillt wie Meergebrause. Stabat Mater Dolorosa. Ende von Am Karfreitag von Abrani.